Kapitel 4, Übung A 26. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Käse. Spät. Wählen. Ich esse gern ein Brötchen mit Frischkäse. Äpfel. Getränke. Länder. Männer. Gäste. Als Getränk ist Kaffee sehr beliebt. In deutschsprachigen Ländern trinken Männer gern Bier.